Sechstes Kapitel: Der Mittlere Osten und die Demokratie. Die mittelöstliche Gesellschaft befindet sich, vor allem auf politischem und militärischem Gebiet, in einer Phase des historischen Umbruchs. Gesellschaftliche Transformationen folgen den Regeln der Dialektik. Über einen längeren Zeitraum angesammelte quantitative Veränderungen schlagen bei günstigen inneren und äußeren Umständen oder unter Zwang in qualitative um, die schneller und anders verlaufen. Solche Phasen nennt man auch revolutionäre Zeiten. Es wäre zu kurzsichtig, die US-Intervention im Irak nur mit Öl und den Sicherheitsinteressen Israels in Verbindung zu bringen. Sie stellt vielmehr auch den Beginn einer neuen, tiefgreifenden und langfristigen Entwicklungsstufe dar, die mit den inneren Notwendigkeiten und Zwängen des globalen Hegemoniesystems zusammenhängt. Die USA als treibende Kraft des kapitalistischen Weltsystems fühlen sich verantwortlich. Sie greifen ein, wo und wann sie eine Intervention oder Operation für nötig erachten. Es macht nicht viel Sinn, diese Tatsache zu leugnen. Seit es imperiale Systeme gibt, haben sie sich immer ähnlich verhalten. Die erste imperialistische Macht der Geschichte bestand interessanterweise im heutigen Irak. Sie bildete sich in der akkadischen Periode der Sumerer und ging in der Zeit von König Sargon zum Angriff über. Es ist geradezu, als würde Sargon bzw. Saddam als sein sehr blasser Schatten und Bush als erster und letzter Imperator an dem Ort, wo die Quelle einst entsprang, eine letzte lächerliche Wiederholung der großen historischen Tragödien inszenieren, nämlich der ersten geplanten Raubzüge und Massaker an Menschen. Wir müssen lernen, Umfang, Zweck und wahrscheinliche Resultate dieser postmodernen Intervention des imperialistischen Systems richtig einzuschätzen. Für die Kräfte in den mittelöstlichen Gesellschaften, die noch Verantwortung empfinden, ist es absolut lebensnotwendig, sich damit zu befassen, wie sie entsprechend dieser Analyse und ihrer eigenen Dynamik darauf reagieren können. Wir müssen uns ganz klar darüber sein, dass jedes global-hegemoniale System sich zuallererst auf seine Gesellschaftsstruktur und die sie repräsentierenden Kräfte stützt. Diese Systeme haben zu allen Zeiten zahllose Expansions-, Invasions-, Besatzungs- und Kolonialisierungsoffensiven unternommen, die sowohl positiven als auch negativen Inhalt hatten. So konnte sich jeweils das überlegene System ausbreiten und zum Weltsystem seiner Zeit werden. Das neolithische Zeitalter, die erste große Menschheitsrevolution der Geschichte, war kraftvoll genug, sich von seiner Geburtsquelle, den Hängen des inneren Bogens des heutigen Taurus-Zagros-Gebirgssystems, auf die ganze Welt auszubreiten. Auch in der Form eines Überbleibsels aus der Zeit um 7000 vor Christus behauptet es immer noch seinen Platz als die positivste Expansionsform. Um 5000 vor Christus hatte es sich in das Gebiet des Unterlaufs von Euphrat und Tigris ausgebreitet, um 4000 bis zu den Ufern des Nils, um 3000 bis zu den Ufern des Pandschab, um 2000 vor Christus bis an die Küsten Europas und die Ufer des Gelben Flusses in China. Den amerikanischen Kontinent erreichte es erst später. Die sumerische bzw. ägyptische Zivilisation der Klassengesellschaft, die auf der Grundlage der neolithischen Kultur entstand, breitete sich als herrschendes System in die griechisch-römische Ära im Weltmaßstab aus, wobei sie zunehmend an Tiefe gewann. Auf dieser ersten Spur des sklavenhalterischen Imperialismus konnte sie sich in der hellenistischen und lateinrömischen Ära weiter vertiefen und dem Weltmaßstab ausbreiten, wobei sie umfassende Veränderungen und Entwicklungen mit sich brachte. Dies setzte sich im Zeitalter des Feudalismus fort, auf einer neuen Stufe und mit christlichen und islamischen Motiven, weiterentwickelt und umfassender. Das letzte Glied in dieser Kette von Expansion, Besatzung und Kolonialisierung ist die kapitalistische Zivilisation und ihre imperialistisch-kolonialistische Expansion und Okkupation. Dieses letzte System, das im 16. Jahrhundert begann, wirkt heute unter der Führung der USA und auf der Grundlage der fortgeschrittensten Wissenschaft und Technik weiter und lässt nicht eine einzige Familie unbeeinflusst. Diese Expansionen, Okkupationen und Kolonialisierungen waren nicht leicht und trafen nicht auf Einverständnis. Die meisten konnten nur mit Blut und Tränen, mit Armeen und Kriegen durchgesetzt werden. Andererseits wäre es falsch, das jeweils herrschende Weltsystem nur als Imperialismus, Besatzungs- und Kolonialmacht zu bewerten. Diese Systeme besitzen im positiven Sinne eine Überlegenheit bei der Expansion, weil sie ihre Stärke bewiesen haben, insbesondere weil sie über eine ergiebigere ökonomische Produktion und daher neue wissenschaftlich-technische Qualitäten verfügen. Ohnehin hat sich Zivilisation zu allen Zeiten hauptsächlich auf diese Weise gebildet. Zweifellos antwortete man einerseits mit heiligem und gerechtem Widerstand auf diesen Prozess, andererseits wurde ein Teil der Menschheit unterdrückt und ausgebeutet und so für den Bedarf des Systems verfügbar gemacht. Heute erleben wir die postmoderne Form dieser Geschichte, die so voll mit Leid und Ausbeutung ist. Viele Experten sind sich einig, dass das kapitalistische System seine bisher tiefste Krise durchmacht. Wir leben in einer Zeit, in der die Geburtsstunde neue Systeme näher rückt. Dass sich das immer sinnloser werdende kapitalistische System in einer Phase der Auflösung befindet, wird erstmals auch von Seiten der intellektuellen und aufklärerischen Kreise breit diskutiert. In der EU haben die Menschenrechte und die Demokratie das Niveau eines Prinzips und so eine historisch neuen Dimension erreicht. Ökologisches Wissen wird zu einer sich immer weiterentwickelten Wissenschaft und zu einer praktischen Kraft, die bei gesellschaftlichen Transformationsprozessen nicht zu vernachlässigen ist. Menschenrechte und Demokratie sind die gemeinsamen Grundwerte, die weltweit auf dem Vormarsch sind. Bei allen gesellschaftlichen Transformationen, Revolutionen eingeschlossen, genießen demokratische Methoden höchste Priorität. Gewaltmethoden stehen davor, endlich im Mülleimer der Geschichte zu landen. Ob es die Terrormethoden von Staaten oder von kleineren Einheiten sind, die Menschheit reagiert immer empfindlicher darauf und isoliert die, die sie anwenden. Das legitime Notwehrrecht von Individuen und Gemeinschaften, die Formen des Krieges und des Aufstands eingeschlossen, findet seinen Platz in den Vereinten Nationen und dem universellen Recht. Jede Gewaltanwendung außer dieser wird, zumindest theoretisch, von allen Staaten der Welt abgelehnt. Wirtschaftliche, soziale, kulturelle und politische Rechte und das Recht der Völker auf freie Selbstbestimmung haben durch die UN einen juristischen Status erlangt. Zum ersten Mal in der Geschichte besteht ein breiter Konsens zwischen dem hegemonialen System und seinen Gegnern in Fragen der Menschenrechte, der Demokratie und der Ökologie. Die immer stärker werdenden Reaktionen der Öffentlichkeit zwingen alle gesellschaftlichen Kräfte zu grundlegenden Konsensen, auch wenn deren Bedeutung in der Praxis noch gering ist. Dies hat sich bei der kürzlich erfolgten Besetzung des Iraks deutlich gezeigt. Vor diesem Hintergrund kann man argumentieren, dass auf dem Boden, auf dem die Geschichte der Menschheit seinerzeit begann, in Niedermesopotamien, heute eine neue Ära des Hellenismus begonnen hat. Es gibt Parallelen zur Hellenisierung, die unter der Führung von Alexander ab 330 v. Chr. Stattfand. Zwar existieren auch große Unterschiede in Wesen und Form, jedoch kann man die auffällige Ähnlichkeit nicht leugnen, mit der die Einheiten der USA nach Bagdad, genau wie die Phalangen von Alexander nach Babylon einmarschiert sind. Noch wichtiger ist die große Ost-West-Synthese, die seinerzeit von jener ersten Offensive des Westens geschaffen wurde. Die Kultur, deren prächtige Ruinen, allen voran Zeugma, Nemrut und Palmyra, heute noch in vielen Gegenden unseres Landes zu sehen sind, ist im Grunde ein Ableger der fruchtbaren Kultur von Euphrat und Tigris. Auf die militärischen Einheiten der USA folgt die bisher größte Offensive der westlichen Kultur, der eine mindestens 200-jährige Geschichte des Einsickerns in den Mittleren Osten vorausging. Obwohl die Gesellschaft der Region diese Kultur kennt, ist sie weit davon entfernt, sie sich direkt zu eigen zu machen. Die Hauptfrage ist, ob es den Kulturen des Ostens und des Westens gelingen wird, zum jetzigen Zeitpunkt die Kraft für eine neue Hellenisierung aufzubringen oder nicht. Höchstwahrscheinlich werden die extremen Gewaltoffensiven der US-amerikanischen und israelischen Rechten auf der einen und die gewalttätigen Elemente, die eine islamische Gesellschaft anstreben, auf der anderen Seite nicht viel zu einer Lösung beitragen können. Aber es ist auch eine Tatsache, dass die USA und Großbritannien die politischen und militärischen Strukturen, die sich nach dem Ersten Weltkrieg gebildet haben, überwinden wollen. Die nahezu 100 Jahre alten politischen und militärischen Strukturen, die in der mittelöstlichen Gesellschaft noch bestehen, sind das Produkt des Kapitalismus im Allgemeinen und des britischen Imperialismus im Besonderen. Die wesentliche Kultur, die seit 200 Jahren einsickert, will jetzt die veralteten und für das System untauglichen politischen und militärischen Strukturen zerschlagen und eine Neustrukturierung um die Achse Demokratie herum vornehmen. Die kollaborierenden kapitalistischen Klassen der Region werden dagegen natürlich in keiner Weise Widerstand leisten. Die Kräfte, die den Nationalstaat verteidigen, haben mit ihrer Betonung von Unabhängigkeit kaum Erfolgschancen, wenn sie sich nicht demokratisieren, wie sie fallen werden, wenn sie aufhören, sich auf den Imperialismus zu verlassen und auf welch bizarre Weise das passieren wird. Dafür wurde uns in der Person Saddams ein lehrreiches Beispiel geliefert. Geradezu wie in einem Theaterstück wurde vorgeführt, wie der sich nicht verändert, zur Veränderung gezwungen wird. Die US-britische Offensive präsentiert sich selbst als Lösungsmodell für alle militärischen und politischen Strukturen der Region und zwingt alle Kräfte dazu, die nötigen Konsequenzen zu ziehen. Die Warnungen an Syrien und dem Iran und die Kritik an der Türkei muss man im Rahmen dieser Perspektive bewerten. Obwohl dies für sich allein gesehen wie eine Aufforderung zur Kapitulation aussieht, beinhaltet es doch auch die Möglichkeit zu einem breiten Kompromiss. Wenn die Mächte der Region diese Fähigkeit zum Kompromiss nicht aufbringen und stattdessen auf ihren alten Strukturen beharren und auch Gegengewalt unterstützen, wird ihnen das gleiche Schicksal wie dem Irak drohen. Aber genauso wahrscheinlich ist, dass sich in der Region kein Kolonialismus wie im 19. Jahrhundert wird entwickeln können, dass es keine neuen monarchischen und tyrannischen Regime wird geben können, selbst wenn dies eine bevorzugte Option der USA und Großbritannien sein sollte. Für die Region ist als Operation eine Entwicklung demokratischer Art vorgesehen, wie sie in Westeuropa nach dem Zweiten Weltkrieg und in Osteuropa nach 1990 stattfand. Der bürgerliche Klassencharakter einer solchen Demokratisierung ist bekannt, jedoch sind die Oberschichten der Region weit davon entfernt, die Demokratie auch nur im bürgerlichen Sinne verinnerlicht zu haben. Der Widerspruch und die Schwierigkeit, zu einer Lösung zu gelangen, rührt von dieser objektiven Situation her. Was die USA mit ihrer Intervention erreichen können, ist lediglich die Zerschlagung und Schwächung der alten militärisch-politischen Struktur. Ganz abgesehen davon, wie weit sie selbst überhaupt Demokratie wollen, ist das Positivste, was sie erreichen können, den Weg für sie offen zu halten. Die Situation, in der sich in der Region eine antidemokratische Oberschicht und das einfache Volk gegenüberstehen, das sowohl kulturell gesehen für die Demokratie geeignet ist, als auch unerträgliche wirtschaftliche Not leidet, bietet eine Struktur, für die eine demokratische Lösung höchst vielversprechend erscheint. Anders als meist angenommen ist die Geschichte der Region wegen ihrer komplizierten, religiösen, konfessionellen, ethnischen und nationalen Struktur nicht ungeeignet für die Demokratie. Im Gegenteil können diese Eigenschaften einen Reichtum darstellen und die Rolle von Unteridentitäten spielen. Eine Demokratie, die sich auf Subidentitäten stützt, ist möglicherweise reicher als ihre westlichen Versionen, die auf dem Individuum beruhen. Übertriebener Individualismus kann in der Demokratie zu Verantwortungslosigkeit führen. In der Geschichte hat in der Region stets eine weitgehend dezentrale Struktur mit Subidentitäten bestanden. Alle Reiche der Region hatten Respekt vor den Subidentitäten und konnten ihnen ausgiebige Freiheiten zugestehen. Kurz gesagt, die Region trug in ihrer gesamten Geschichte stets die Eigenschaften einer Föderation. Zuletzt wiesen das Osmanische Reich und der heutige Iran diese Merkmale auf. Dass die Völker heute nach Menschenrechten dürsten und erstmals die gleichen Forderungen wie die westliche Kultur erheben, wenn auch von unterschiedlichen Klassen her, zeigt, dass eine erfolgreiche Synthese möglich ist. Die äußeren und inneren Dynamiken drängen in revolutionärer Weise auf ein System von Demokratie und Menschenrechten, wie sie es noch nie in der Geschichte getan haben. Es scheint, als sei dies das Schicksal aller einheimischen und fremden Mächte.